Thomas von Kempen, das Buch von der Nachfolge Christi. Erstes Buch. Ermahnungen, die denen, welche ein frommes, geistliches Leben führen wollen, nützlich sein können. Erstes Kapitel. Folge Christus nach und lerne verschmähen, was vergänglich ist. Erstens. Wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in der Finsternis, spricht der Herr. Johannes 8, Vers 12. Dies sind Worte aus dem Munde Christi, die uns mahnen, seinem Leben und Verhalten treu nachzuleben, wenn wir von aller Blindheit des Herzens geheilt und von dem wahren Lichte erleuchtet werden wollen. Wir sollen also unsere höchste Aufgabe darin sehen, das Leben Jesu Christi zu erforschen. Zweitens. Die Lehre Christi übertrifft alles, was die Heiligen gelehrt haben, und wer den Geist Christi hätte, der müsste ein verborgenes Himmelsbrot darin finden. Da geschieht es aber, dass viele das Evangelium oft hören und dabei fast ohne Hunger und Durst nach diesem Brot des Lebens bleiben, weil ihnen die Hauptsache, der Geist Christi, fehlt. Wer die Lehre Christi in ihrer Fülle kennenlernen und schmecken will, der muss mit allem Ernste danach streben, dass sein ganzes Leben ein zweites Leben Jesu werde. Drittens. Was nützt es dir, über die Dreieinigkeit hochgelehrt streiten zu können, wenn du die Demut nicht hast, ohne die du der Dreieinigkeit missfällst? Wahrhaftig, hochgelehrte und tiefsinnige Worte machen den Menschen nicht heilig und nicht gerecht. Ein Leben voll Tugend dagegen macht uns Gott genehm. Es ist mir ungleich lieber, ein lebendiges Gefühl der Reue und Buße im Herzen zu haben, als eine schulgerechte Erklärung geben zu können, was Reue und Buße sei. Hast du die ganze Bibel und die Aussprüche aller Philosophen im Gedächtnis, hast dabei die Liebe Gottes und seine Gnade nicht im Herzen, wozu hülfe dir all jenes ohne diese einzige? O Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit außer Gott lieben und ihm allein dienen. Darin besteht die höchste Weisheit, dass durch Verachtung der Welt um das himmlische Reich gerungen wird. Viertens. Also ist es Eitelkeit, vergängliche Reichtümer zu sammeln und darauf seine Hoffnungen zu bauen. Also ist es Eitelkeit, nach hohen Ehrenstellen zu trachten und sich gerne oben anzusetzen. Also ist es Eitelkeit, sich den Lüsten des Fleisches zu überlassen und nach Freuden zu jagen, die uns eine schwere Strafe zuziehen werden. Also ist es Eitelkeit, nur immer wünschen, dass man lange lebt und sich wenig darum bekümmern, dass man fromm lebt. Also ist es Eitelkeit, das Auge stets heften auf das Gegenwärtige und nie hinausblicken auf das kommende Leben. Also ist es Eitelkeit, sein Herz an das hängen, was so schnell und unaufhaltsam vorübergeht, und nicht dorthin eilen, wo ewige Freude wohnt. Fünftens. Gedenke doch immer wieder jenes Wortes. Das Auge kann sich nicht satt sehen, nicht satt hören das Ohr. Prediger 1, Vers 8. Reiß also dein Herz von den sichtbaren Gütern los und erhebe es zu den unsichtbaren. Denn die ihrer Sinnlichkeit blind folgen, beflecken ihr Gewissen und verlieren die Gnade Gottes.